beschleunigen. Ja. Alle meine Freunde, macht so late night. Mr. Schleini in der Leitung, es wird für den nächsten Wave Zeit. Alle meine Freunde, macht so late night. Und wenn die Kick am Schallern ist, weiß ich, dass hier zum Rave sei. Techno in den Adern, ja, Techno ist im Lebensstil. Alle deine Freunde machen wenig, aber reden viel. Und alle meine Atzen sind mal wieder am Tanzen. Auf verschiedenen Substanzen, wie die komplett Geisteskranken. Nightlife, die Sonne war noch nie mein bester Freund. Von den Partys, die ich hatte, hast du bisher nur geträumt. Dieses Leben, wie ich lebe, hast du bisher nur versäumt. Denn egal wie du's gemacht hast, es kam einfach nicht on point. Techno schon von klein auf, Techno bis zu meiner Hochzeit. Techno bis ich sterbe, Techno ist, was mir im Kopf bleibt. Egal wie sehr ihr hatet, heute stehen wir hier im Spotlight und wissen, dass ihr ready für den ersten geilen Drop seid.